Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. Es ist ein Ort, über den man nicht viel weiß, obwohl er mitten in Berlin liegt. Das Löschzentrum von Facebook. Da arbeiten etwa 650 Menschen und die sind unter anderem dafür zuständig, dass das gelöscht wird, was in Facebook nichts zu suchen hat. Gewalt, Hass, Pornos, Misshandlungen und so weiter und so fort. Sachen, die ihr melden könnt, wenn sie euch bei Facebook auffallen. In letzter Zeit gab es mehrere Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen für die Angestellten da in diesem Löschzentrum. Sie wären sehr psychisch belastet und es gäbe auch sehr viele undurchsichtige Regeln für die Mitarbeiter. Gestern hat Facebook jetzt mal die Tür aufgemacht im Löschzentrum und hat ein paar wenige Journalisten reingelassen. Und einer davon war Deutschlandfunk Nova-Reporter Dennis Horn. Hallo Dennis. Hallo. Man stellt sich dieses Facebook-Löschzentrum jetzt vor wie so eine Art Hochsicherheitstrakt. Wie sieht's denn da wirklich aus? Ja, nicht wie ein wirklicher Hochsicherheitstrakt, sondern eher wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Völlig unauffällig. Das ist ein großes Bürogebäude, rot verklinkert, 5 Stockwerke hoch und man braucht eine Sicherheitskarte, um reinzukommen. Das kennt man alles. Und dieses Gebäude gehört Arvato. Das ist ein Tochterunternehmen von Bertelsmann und Arvato betreibt für Facebook das Löschzentrum in diesem Bürogebäude. 650 Mitarbeiter, wie gesagt, 5 Etagen. Und viele dieser Mitarbeiter waren auch da, durften aber nicht arbeiten, als wir für die ARD gedreht haben. Das war überhaupt hart. Also keine Interviews vor der Kamera, nur ein Gespräch mit Mitarbeitern, aus dem wir dann aber zitieren durften. Und drehen durften wir nur rund 15 Minuten, das war's. Wieso durften die nicht arbeiten, als ihr da wart? Das könnte allein am Datenschutz liegen. Wenn Nutzer sich bei Facebook anmelden, wollen sie vielleicht nicht, dass ihre Informationen von Fernsehteams gesehen werden, wenn die dann irgendwo filmen. Okay, also du hast aber auch mit einigen Mitarbeitern gesprochen, hast du ja gesagt. Wen hast du denn da getroffen und was haben dir die Leute erzählt? Also es waren 3 Mitarbeiter, 25 bis 38 Jahre alt. Die waren von Facebook gestellt, haben vorher ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Eine war Game Designerin bei einem Indie-Studio, die andere Social Media Managerin in einem Startup und der dritte Landschaftsgärtner. Und die haben offen darüber gesprochen, dass einen diese Arbeit natürlich verändert. Also einer hat gesagt, ich hatte schon vorher nicht so viel Glauben in die Menschheit, jetzt habe ich gar keinen mehr. Die hat gerade kurz dort bei Arvato gearbeitet. Da hat sie ihr erstes Enthauptungsvideo gesehen, ist rausgelaufen, hat geheult einmal und seitdem mache ihr das nichts mehr aus. Eine andere Mitarbeiterin sagte, sie habe ein Auge für bestimmte Dinge entwickelt. Also in der S-Bahn würden ihr jetzt bei manchen Frauen die Narben am Arm auffallen. Gleichzeitig betonen aber alle drei, für wie wichtig sie die Arbeit halten, die sie da machen, weil, so haben sie es gesagt, was wir hier sehen, muss jemand anderes nicht mehr sehen. Wir haben eben schon es kurz erwähnt, es gab einige Berichte in letzter Zeit darüber, dass die Arbeitsbedingungen in diesem Löschzentrum bei Facebook sehr, sehr schlecht sind. Was kannst du dazu sagen und hat sich auch Facebook oder Arvato da irgendwie konkret zu geäußert? Also das war natürlich ein orchestrierter Pressetermin. Deswegen weiß ich nicht, wie realistisch so ein Einblick dort ist. Das Gespräch mit den Mitarbeitern war in Anführungszeichen sauber. Und ansonsten wurde ja erst einmal gesagt, da ist nichts dran an diesen Vorwürfen und ein bisschen aufgeblättert, wie Facebook mit neuen Mitarbeitern dort umgeht. Also die starten erst einmal damit, Fake-Profile zu prüfen. Es geht dann an möglicherweise gehackte Accounts, dann an Hasskommentare und erst ganz am Ende und nur wenn man will, bekommt man auch Dinge wie Tierquälerei, Gewalt, Mord zu sehen. Und Facebook-Sprecher Klaus Gorni sagt, die Mitarbeiter würden damit auch nicht allein gelassen. Wir haben zunächst einmal ein mehrstufiges Auswahlverfahren, wo wir uns eben darum kümmern, dass die Mitarbeiter genau wissen, was sie erwartet. Und gleichzeitig gibt es jederzeit die Möglichkeit, dass Mitarbeiter, wenn sie sich einer Aufgabe nicht gewachsen fühlen oder einen Inhalt belastend fühlen, Unterstützung, dies kann zum Beispiel auch psychologische Unterstützung sein, in Anspruch nehmen können. Verschlossen ist Facebook weiter, wenn es um konkrete Zahlen geht, zum Beispiel wie viele Mitarbeiter genau deutschsprachige Inhalte kontrollieren. Wie ist denn jetzt dein Fazit, Dennis, nach diesem Gespräch und diesem Besuch da gestern? War das alles glaubwürdig oder hattest du eher den Eindruck, man verschweigt dir was und man serviert dir da nur irgendwie Mitarbeiter, die sich jetzt im Sinne von Facebook äußern? Also den Eindruck hatte ich so direkt überhaupt nicht. Ich habe ja schon gesagt, das Gespräch mit den Mitarbeitern war sauber. Denen habe ich das tatsächlich alles abgenommen. Es gibt aber ja eben auch noch die recht aktuellen Berichte darüber, laut denen Mitarbeiter zum Beispiel über mehr Druck und mehr Geheimhaltung klagen. Also Facebook hat uns da ein Stück Transparenz gegeben, tatsächlich. Und das ist auch wichtig, weil das, was dort gemacht wird, ja von großem öffentlichen Interesse auch ist. Aber es bleiben eben gleichzeitig weiter noch Fragen offen. Dennis Horn war gestern einer der ersten Journalisten, die Zugang bekommen haben zum Löschzentrum von Facebook in Berlin. Da arbeiten die Leute, die zum Beispiel die Inhalte löschen, die da nichts zu suchen haben. Danke dir, Dennis. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.